Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Geschichte aktuell. Sterben für Marianne, vor 50 Jahren Deutsche in der Fremdenlegion. Eine Sendung von Matthias Rumpf. Ja, voilà du Boudin, voilà du Boudin, voilà du Boudin. Ja, ich bin 1955. Große Arbeitslosigkeit in Deutschland. Keine Arbeit, im Winter auf dem Bau nichts zu machen und so. Ja, und dann habe ich das erfahren, dass man in Lyon noch gute Leute sucht. Und dann habe ich mich beworben. Franz Havig, 71 Jahre, 15 Jahre Fremdenlegion. Ja, einmal waren es familiäre, sag ich mal, Verhältnisse. Einmal habe ich mich von meiner damaligen Partnerin getrennt. Und das gab also ein bisschen moralisch dazu, also dass ich gesagt habe, so, hau ab. Und dann kam es zum zweiten Ostertag 1958, wo ich gesagt habe, so, ihr könnt mich mal alle, habe mich in Zug gesetzt und bin dann runter nach Trier und von Trier aus rüber nach Perl und von Perl bin ich dann über die französische Grenze nach der nächsten Gendarmerie und habe mich dann gesagt, da gemeldet und habe gesagt, so, ich will in Lyon. Siegfried Kull, 65 Jahre, 5 Jahre Fremdenlegion. Und eines Tages sind wir mit ein paar Mann runtergefahren nach Karlsruhe und so weiter. Naja, so hatten wir so einen kleinen getrunken und so weiter. Und dann sagen wir, jetzt gehen wir zur Lyon. Da sind wir in Kehl gelandet. Wir waren mit mehreren da und ich war der Einzige, der da geblieben war, weil die anderen nicht gesund waren. Otto Mioska, 73 Jahre, 5 Jahre Fremdenlegion. Indochina, Algerien, Marokko, Djibouti. Lang ist die Liste der Einsatzgebiete der französischen Fremdenlegion nach dem Zweiten Weltkrieg. An allen Ecken des zerfallenden französischen Kolonialreichs erklang Le Boudin, die Blutwurst, das Marschlied der Legion. In den 50er Jahren entstand sogar eine deutsche Version dieses Marsches, denn damals war die Legion in erster Linie deutsch. Rund 35.000 Deutsche verpflichteten sich in den Jahren nach dem Krieg zum Dienst in der Legion. Sie suchten das Abenteuer oder versuchten einfach dem tristen Alltag in Nachkriegsdeutschland zu entfliehen. Deutsche in der französischen Söldnertruppe hatten Tradition. Seit ihrer Gründung durch den Bürgerkönig Louis Philippe im Jahre 1831 stellten sie bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts fast immer das größte Kontingent. Zu Beginn waren es politische Flüchtlinge aus dem Deutschland der Restauration, die zur Legion kamen. Auch in den Kriegen 1870-71 und im Ersten und Zweiten Weltkrieg kämpften Deutsche in der Legion. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg nahm ihr Anteil sprunghaft zu. Zuerst rekrutierte die Legion unter den deutschen Kriegsgefangenen Angehörige der Wehrmacht und der Waffen-SS. In den frühen 50er Jahren hingegen waren es vor allem junge Männer, die in Deutschland wirtschaftlich keine Zukunft sahen. Damals war der Anteil an Deutschen so groß, dass er auch in der Fremdenlegion selbst als problematisch angesehen wurde, so der Historiker Eckhard Michels, der sich in einer Monographie den Deutschen in der Legion gewidmet hat. In der Fremdenlegion selbst war man gar nicht so unbedingt begeistert darüber, weil einige Jahre nach dem Kriege doch immer noch ein gewisses Misstrauen auch gegenüber allen Deutschen war. Und da war immer so untergründig die Befürchtung, dass die Fremdenlegion sich womöglich eines Tages in eine deutsche Truppe wandeln könne, die den französischen Offizieren dann womöglich entgleiten würde. Deswegen gab es auch intern immer so eine Art Schwelle. Es sollten also möglichst nicht mehr als 50% aller Legionäre Deutsche sein. Das für Frankreich selbst oder für die Fremdenlegion oder die französische Armee war das sicherlich auch keine angenehme Situation. Aber Paris hatte kaum eine andere Wahl. Für die Kolonialkriege in Indochina und später in Algerien konnte Frankreich aus innenpolitischen Gründen keine regulären Truppen einsetzen. Es blieben die Kolonialtruppen und die Fremdenlegion, die wegen ihrer Schlagkraft und Einsatzbereitschaft geschätzt wurde. In Deutschland war dieser Einsatz nie besonders gern gesehen, auch wenn sich die Gründe dafür im Laufe der Zeit wandelten. Dass Deutsche in größerer Zahl in der Fremdenlegion gedient haben, das war in Deutschland immer unpopulär gewesen. Zunächst mal bis 1945 hauptsächlich unter dem Gesichtspunkt, dass Frankreich eben als Erbfeind galt und dem gönnte man natürlich so wenig Soldaten wie möglich. Und die Idee, dass sogar Deutsche unter der Trikolore kämpfen würden, das war einfach inakzeptabel. Nach 1945, dann in den frühen 50ern und auch besonders in den späten 50er Jahren, wendet sich das Blatt dahingehend, dass man auch den Einsatz der Fremdenlegion als Instrument des Kolonialismus verurteilt hat. Auch wenn in Deutschland die Legion nie einen guten Ruf besaß, das Verhältnis zu den Legionären selbst war ambivalent. Einerseits galten die Legionäre als Herumtreiber und Kriminelle, denn wer sich in die Legion verpflichtete, konnte dies bis zu einem gewissen Maße im Schutz der Anonymität tun. Die Legion akzeptierte auch Bewerber, die keine Papiere vorlegten. Sie konnten unter falschem Namen eintreten. Auf der anderen Seite nahm die Öffentlichkeit großen Anteil am Schicksal der Legionäre, vor allem wenn die Legion an großen Schlachten beteiligt war. So wurde 1954 während und nach der Entscheidungsschlacht im Indochina-Krieg um Dien Bien Phu intensiv in den Medien über das Schicksal der deutschen Legionäre berichtet. Und Ende der 50er Jahre stand Freddie Quinn mit dem Song Der Legionär wochenlang an der Spitze der deutschen Hitparade. Der Weg nach Haus ist schwer für einen Legionär und viele sehen die Heimat, die Heimat niemals mehr. Als besonderes Ärgernis galt in Deutschland, dass die Legion auf deutschem Boden um Freiwillige warb. In Offenburg und später in Landau in der Pfalz war die zentrale Anlaufstelle. In einigen anderen Städten unterhielt die Legion Anwerbebüros, an die sich Freiwillige wenden konnten. Deutsche Behörden versuchten zwar, die Anwerbungen zu verhindern, aber letztlich waren sie machtlos. Die Bundesrepublik war vor 1955 nicht souverän und gegenüber der französischen Besatzungsarmee hatten die deutschen Behörden keine Autorität. Franz Havig, der sich in Koblenz zur Legion meldete, erinnert sich. Wie ich in Koblenz angekommen bin, hat man mich auf dem Bahnhof gefragt, wo ich hin will. Da habe ich gesagt zu den Polizisten, die waren im Zivil, warum sie das wissen wollen. Die haben gesagt, wir möchten sie warnen, dass sie nicht in die Legion gehen, die kommen sie nicht zurück. Da habe ich denen ganz frech geantwortet, jetzt weiß ich erst, dass es überhaupt eine Legion gibt und vielleicht gehe ich jetzt doch hin. Und dann haben sie gesagt, naja, wir warnen sie nochmal. Wohl auch, weil man sich in der Öffentlichkeit nicht erklären konnte, warum junge Deutsche auf die Idee kamen, sich unter fremder Fahne zum Kriegsdienst zu verpflichten, kursierten in der deutschen Öffentlichkeit immer wieder Gerüchte über bezahlte Werber, die junge Männer gegen Kopfgeld zum Dienst in der Legion verführten. Auf einem Plakat der Jungsozialisten von 1953 hieß es: An alle jungen Deutschen, Warnung. Überall im Bundesgebiet suchen bezahlte Werber der Fremdenlegion ihre Opfer. Geht diesen Menschenräubern nicht ins Garn. Alle Verlockungen und Versprechungen sind Lüge. In Wahrheit heißt Fremdenlegion Krankheit, Siechtum und Tod. Stellt eure Jugend und euer Leben nicht in den Dienst fremder Interessen. Jeder, der in die Legion gekommen ist, ist freiwillig da gewesen. Es hat keinen gegeben, der dazu gezwungen worden ist. Sagt der ehemalige Legionär Siegfried Kull. Auch der Historiker Eckhard Michels hat bei seinen Recherchen keine Beweise für die Tätigkeit von bezahlten Werbern auf deutschem Boden gefunden. Also das ist eine langlebige, zählebige Legende. Ich habe da keine Anhaltspunkte stichhaltigen gefunden, dass es sowas hier gegeben hat. Man muss das auch einfach rein pragmatisch sehen. Hätte es solche, sagen wir, auf Kopfgeldbasis arbeitenden Werber gegeben, dann hätten die ja sozusagen Ärzte und Geheimdienstleute in einem sein müssen, die jemanden gesehen hätten und sofort hätten abprüfen können, ist der physisch überhaupt in der Lage, in der Fremdenlegion zu dienen, ist der auch kein Kommunist oder kein Nazi oder sonst irgendein Querulant, ist das alles hätte dieser Mensch ja innerhalb von wenigen Minuten dann, bevor er den Kandidaten quasi mit Alkohol betäubt, erkennen müssen. Denn was nutzt es mit viel Aufwand, junge Leute zu entführen in irgendeine Kaserne und dort stellt sich dann bei der Rekrutierungskommission fest, dass sie vollkommen unwillig oder physisch unfähig sind, den Dienst überhaupt zu leisten. In der Tat hat die Legion 3 von 4 Bewerbern abgelehnt, weil sie zu schwach waren oder aus anderen Gründen ungeeignet erschienen. Doch selbst wenn es keine Werber gab, die französische Armee tat alles, um Deutsche für die Legion zu gewinnen. Dabei reichte der Arm der Legion über die eigene Besatzungszone hinaus, vor allem aus dem britisch besetzten Ruhrgebiet, wo viele der harten Arbeit in den Bergwerken entfliehen wollten, war der Andrang groß. Die französische Armee versuchte es, allen potenziellen Freiwilligen so einfach wie möglich zu machen, in die französische Besatzungszone zu kommen. Das fing eben damit an, dass, sagen wir, jemand, der in Köln oder was wohnt oder in Düsseldorf zum französischen Konsulat gehen konnte und sagen konnte, ich möchte gerne in die Fremdenlegion eintreten, dann bekam er da einen Freifahrtschein. dem er eben bis nach Landau fahren konnte. Ja, und da, von da ging er vom Bahnhof dann in die französische Kaserne, wo das Anwerbungsbüro war, und wurde da dann überprüft. Und wenn er als potenziell tauglich eingestuft wurde, wurde er mit dem Bus über die Grenze nach Frankreich gefahren. Und damit die Freiwilligen nicht auffielen, wurden sie für die Fahrt in französische Uniformen gesteckt. Bei einem solchen Transfer kam es 1952 im Grenzörtchen Schweigen zu einem Zwischenfall. Deutsche Grenzschützer wollten einen Bus mit Freiwilligen an der Weiterfahrt hindern und wurden dann durch herbeieilende französische Gendarmerie zurückgehalten. Das Ganze dokumentierte ein eigens bestellter Reporter und sorgte für einen Eklat. Nach diesem Vorfall gingen die Franzosen dazu über, die Freiwilligen von Baden-Baden nach Straßburg auszufliegen. Vor allem der Bundesregierung war die Aufregung um die Legionäre gar nicht recht. Konrad Adenauer versuchte Mitte der 50er Jahre, die Aussöhnung mit Frankreich zu fördern und die Bundesrepublik im Westen zu verankern. Eine französische Regierung, die Deutsche für ihre Kolonialkriege in den Tod schickte, war keine besonders gute Werbung für dieses Projekt. Um die Wogen zu glätten, versuchte der Bundeskanzler, den Einsatz der deutschen Legionäre in Indochina auch im Interesse Deutschlands zu deuten. Im April 1954, während der Entscheidungsschlacht in Indochina um Dien Bien Phu, sagte er in einer Debatte im Bundestag: Der Krieg in Indochina ist nicht allein eine französische Angelegenheit. Die Soldaten, die in Indochina Blut und Leben opfern, tun dies nicht nur für Frankreich allein, sondern im Dienst der Freiheit für die ganze Welt. Adenauer sah sich auch deshalb zu einer Rechtfertigung des Einsatzes Deutscher in der Legion genötigt, weil die DDR sich intensiv des Themas angenommen hatte. Eckart Michels. Für die DDR-Regierung war das natürlich ein willkommenes Fressen, weil damit die Bundesregierung angeklagt werden konnte, sozusagen deutsche Söhne ans Ausland zu verkaufen, die dann sozusagen für die Interessen des Neokolonialismus aufgeopfert werden würden. Also es ging der DDR-Regierung im Grunde genommen nicht um die Einzelschicksale, sondern es war eine reine Instrumentalisierung der Frage, um die Regierung der Bundesrepublik zu diskreditieren. Mort pour la France. So produzierte der Rundfunk der DDR gleich mehrere Hörstücke, die sich mit dem Schicksal der deutschen Söldner auseinandersetzen. Auch hier stehen die ruchlosen Werber, die junge Deutsche in die Legion entführen, meist im Zentrum der Geschichte. Bei Propaganda im Hörfunk blieb es nicht. In Indochina wurden darüber hinaus von dem Viet Minh gefangen genommene deutsche Legionäre für eine Ausreise in die DDR geworben. Auch Otto Mioska, der während der Schlacht um Dien Bien Phu in Gefangenschaft geriet, wurde gefragt. Zwischendurch hatten wir aber noch politischen Unterricht, sollten über China, denn DDR zurückgeschickt werden. Da haben sie freiwillig gesucht, da hat sich fast keiner gemeldet. Dann haben sie es sein gelassen und dann wurden wir nachher, wie der Krieg praktisch zu Ende war, ausgetauscht und kamen zurück. Über die Jahre gelang es Ostberlin, einige Legionäre zur Reise in die DDR zu bewegen. Diese wurden dann der Öffentlichkeit präsentiert, auch um gegen die geplante Wiederbewaffnung zu polemisieren. Wie DDR-Chefpropagandist Gerhard Eisler auf einer Pressekonferenz in Ost-Berlin von 1952, an der über 60 Legionäre aus Indochina teilnahmen. Will doch Adenauer noch Mitte Mai gemeinsam mit den Außenministern der Westmächte den Generalkriegspakt und das Militärabkommen unterzeichnen, die festlegen, dass hunderttausende junge Deutsche und Männer Westberlins und Westdeutschlands Schlachtvieh in der sogenannten Europaarmee, in der europäischen Fremdenlegion, der amerikanischen Kriegsbrandstifter werden sollen. Doch die Propaganda verfing nicht, schon weil sich die Aussagen kaum mit der Realität deckten. Besser informiert und einfühlsamer zeigte sich der Journalist Max Helmut Rehbein, der für den Nordwestdeutschen Rundfunk nach Indochina reiste und sich 1955 in einem offenen Wort über die Fremdenlegion an die Jugend wandte. Ich habe sie mir angesehen, die Legionärslager in Dong Ha, im Dschungel bei Baria, bei Cap Saint-Jacques, auf der Passstraße nach Hue oder im ekelhaft weißen Sand von Turan, Wellblechbaracken oder Zelte und ringsum Felsen, Disteln oder Staub, sonst nichts. Ein paar Moskitos höchstens oder Blutegel. Und um 6 wecken, Kaffee fassen, Lagerdienst, Instandsetzungsarbeiten, exerzieren und Mittagspause auf dem schweißnassen Feldbett. Und weiter exerzieren, Lagerdienst, Instandsetzungsarbeiten. Dann kommt die Nacht und das Etablissement. Immer dasselbe. Es gibt nur das eine und sie kennen jedes verwüstete Gesicht und alle sentimentalen Lügen. Und sie kennen den Schweißgeruch brauner Haut und den Miefschalen Bieres und den kalten Rauch der Galoise. Und wenn sie ins Lager kommen, werden sie sagen, dass die Nacht Chapeau war. Knorke, piekfein. Und sie sagen, die Deserteure, Schlappschwänze, Flaschen oder Angst vor der Strafkompanie. Es ist Trotz, es ist ein gewisser Trotz, der diese Männer auszeichnet. Es ist, glauben Sie mir, eine Flucht in den Trotz. Denn eins sagen die Legionäre nicht, dass sie Heimweh haben, dass sie verrecken vor Heimweh. In Deutschland geriet die Bundesregierung nach der Schlacht um Dien Bien Phu zunehmend unter Druck. Mehrmals versuchten die Oppositionsparteien im Sommer 1954, die Bundesregierung dazu zu bewegen, etwas gegen die Anwerbungen auf deutschem Boden zu unternehmen. Am 15. Juni 1954 etwa forderte die FDP die Bundesregierung in einem Antrag auf, vor dem Eintritt junger Deutscher in die Fremdenlegion zu warnen und die Anwerbung auf deutschem Boden schärfer zu unterbinden. Die Debatte im Bundestag zu diesem Antrag wehrte die Bundesregierung zunächst ab. In Frankreich stand im Sommer 1954 der Vertrag über die Europäische Verteidigungsunion zur Ratifizierung an. Und vor diesem Termin wollte die Bundesregierung die deutsch-französischen Beziehungen nicht belasten. Die Aussprache fand im Dezember 1954 statt, nachdem in der französischen Nationalversammlung das Projekt der Europäischen Verteidigungsgemeinschaft gescheitert und klar war, dass Deutschland der NATO beitreten würde. Im Bundestag formulierten die Abgeordneten Herbert Schneider für die Deutsche Partei und Erich Mende für die FDP den Unmut über die Werbungen für die Legion auf deutschem Boden. Es wird vielfach eingewandt, dass die Legionäre freiwillig zur Legion kämen. Selbstverständlich gibt es zahlreiche Männer, die freiwillig zur Legion stoßen. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass auch ein großer Teil oft mit sehr unschönen Methoden zur Legion gezogen wird. Da helfen auch keine Dementis, dafür liegen zahlreiche Beweise vor. Wir verkennen nicht die 100-jährige Tradition und das Ansehen der französischen Fremdenlegion als eine Elitetruppe. Wir glauben aber, dass man im Jahre 1954 nicht mehr mit Einrichtungen und Methoden einer längst überlebten nationalstaatlichen Kolonialpolitik den Geist europäischer Zusammenarbeit fördern kann. Der psychologische Schaden, der durch die Anwerbung Deutscher für die Fremdenlegion und durch diese Methoden der Anwerbung angerichtet wird, ist wesentlich schwerwiegender für das Wachsen eines europäischen Gemeinschaftsbewusstseins als der militärische Nutzeffekt. Die Bundesregierung setzte weiter auf Stillhalten, denn, so der Historiker Eckhard Michels, insgesamt war die vorrangige Devise, das Thema eigentlich nicht zu sehr auf die Tagesordnung zu bringen, weil es einfach Wichtigeres gab, weil vor allen Dingen Adenauer sich natürlich bewusst war, dass die Bundesrepublik im Grunde genommen noch ein besetztes Land ist und vorrangiges Ziel muss sein, die Souveränität so schnell wie möglich zu erreichen, was dann ja 1955 eintrat. Und in diesem Moment würde dann diese ganze Diskussion um die Anwerbung auf deutschem Boden auch hinfällig sein. Bis dahin musste man aber sozusagen eine Art Durststrecke durchmachen und möglichst bei dem Fremdenlegionsthema Low Profile zeigen, um die Franzosen nicht zu verärgern. Und in der Tat, bereits im März 1955, zwei Monate vor Erlangung der Souveränität, schloss das Anwerbebüro der Legion in Landau seine Tore. Die letzte Ju-52, die Freiwillige für die Legion nach Frankreich ausflog, startete von Baden-Baden im Mai 1955. Bis zum Ende des Algerienkriegs 1962 kamen Interessenten über die grüne Grenze nach Frankreich. Mitte der 60er Jahre dann ging das Kapitel Deutsche in der Fremdenlegion zu Ende. Die ungewisse Zukunft der Legion nach dem Ende des französischen Kolonialreichs und die Früchte des deutschen Wirtschaftswunders führten dazu, dass die Legion bei den Deutschen an Attraktivität verlor. Heute liegt ihr Anteil in der auf gut 7000 Mann verkleinerten Truppe bei rund 3%. Das war Hintergrund Politik. Heute Geschichte aktuell. Sterben für Marianne, vor 50 Jahren Deutsche in der Fremdenlegion. Eine Sendung von Matthias Rumpf. Redaktion Markus Heumann. Es folgen die Nachrichten, danach die Kommentare, unter anderem zur Lage der SPD.